In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. So. Ich habe schon so lange keine Podcasts mehr gemacht, dass ich über mein Equipment nicht so gut Bescheid weiß. Jetzt habe ich hier noch ein Aufnahmegerät, was ich direkt an mein Handy dran machen kann. Und ich weiß noch, aus irgendwelchen Gründen hat es nicht gut funktioniert. Aber sei es drum, es ist ein Test. Und ich habe, glaube ich, schon fast ein Jahr keinen Podcast mehr veröffentlicht. Da sind noch ein paar Lost-Episodes, die ich aber auch erstmal wiederfinden muss. Und eigentlich habe ich das ja noch von das Auphonic rendern lassen. Und das klatscht da immer Werbung vorne und hinterher. Und dann muss ich das doch intensiver bearbeiten, als ich das gewohnt bin. Und all sowas im Hinterkopf habend, lässt man dann das irgendwie sein. Jetzt bin ich wieder ein bisschen dran, weil in meiner Heimatstadt zwei neue Podcasts das Leben zum Leben gebracht worden sind. Ist fast schon ein bisschen übertrieben. Es wird, das ist meine Prognose, den Gang laufen, wie es immer läuft. Wenn sowas passiert, bin ich auch geneigt, meinen normalen lokalen Podcast wieder aufleben zu lassen. Was dazu führt, dass ich eine Episode mache, zur zweiten nicht komme. Und wenn ich mal zur zweiten komme, kann ich über die anderen Podcasts schon wieder nicht reden, weil die schon wieder eingestellt worden sind. Also wir haben hier einen Podcast, der von irgendeiner lokalen Fraktion, der sich Ipcast nennt. Sie haben drei Episoden gemacht und dann erstmal wieder Pause. Ich glaube, gerade haben sie wieder einen gemacht. Und das wesentliche Element ist, dass sie das versuchen, über Instagram zu verbreiten. Und ich glaube, Instagrammer sind kein Podcast-Publikum. Also zumindest nicht in diesen Gefilden. Das zweite ist ein Podcast der Stadtverwaltung. Da kommt jemand, der eigentlich für NDR arbeitet, mit seinem privaten Projekt und Kram vorbei und macht dann mit denen einen Podcast. Der erste Podcast gegenüber das Osterfeuer ist kurz vorm Osterfeuer veröffentlicht worden und war dann zwei Tage später schon nicht mehr interessant. Dafür viel Aufwand für, weiß ich nicht. Ich habe selbst schon weder die Zeit gehabt, das zu hören, noch habe ich jetzt Lust, das nachzuhören. Und es ist alles ein bisschen verstrahlt, würde ich doch mal sagen, denn Podcasts leben doch davon eigentlich, dass derjenige, der podcastet, in dem Umfeld, wo er dann gerade auch ist, irgendwie andockt und jemand hier für einen Local Podcast anzuheuern, der hier überhaupt nicht wohnt in der Nähe. Weiß ich nicht. Ist, glaube ich, überschaubar. Langlebig, so ein Projekt. Ich möchte auch nicht wissen, was so ein einzelner Podcast dann wirklich kostet. Während unser eins hier einfach reinsprechen kann, wird daher wirklich Aufwand betrieben, ohne dass eine Hörerschaft da das lange ernsthaft interessiert wäre. Und ich glaube, Podcasts leben davon, dass du eine Menge hast und Podcasts, die du mal hintereinander hören kannst, damit sich eine Gemeinschaft finden kann und nicht von wegen, hey, wir haben hier einen Podcast, hör dir mal an. Ich glaube, so funktioniert es einfach nicht. Ansonsten schreiben wir hier gerade den April. Wir wohnen in einem Haus ohne weiteren Mieter, denn sie sind zum März ausgezogen. Das heißt, auch unser Drogenabhängiger wohnt jetzt gerade woanders. Lässt sich bei uns auch nicht blicken. Und mit Werner, der da Nachbar war, mit dem habe ich mich eigentlich ganz gut verstanden. Man konnte gut quatschen. Das war alles ganz okay. Und ich dachte vielleicht, dass ich das vermissen würde. Aber so ein ganzes Haus alleine für sich zu haben und dann Ruhe zu haben, außer dass meine Kinder manchmal rumtoben, das genieße ich doch gerade mehr als Nachbarn zu haben, muss ich zugeben. Das Ding ist ja noch, dass ich es eigentlich vermisse, so durch die Gegend zu latschen und dabei in irgendein Gerät zu sabbeln, weil das ziemlich kurzweilig ist und das normale Spazierengehen mir zu langweilig. Aber meine Publikationshochphase war ja, als ich mit den Kindern immer unterwegs war und locker mal eben 1,5 Stunden dann laufen konnte. Und ansonsten hätte ich nicht irgendwas anderes dabei gemacht, wäre ich nicht so lange gelatscht. Und jetzt latsche ich mit den Kindern gar nicht mehr so oft. Und wenn müssen die unterhalten werden. Da kann man also nicht nur nebenbei mal eben kurz podcasten. Das Equipment ist ja gerade auch leider nicht so, dass ich das eben raushole und andocke und fertig mache. Wobei ich gerade hoffe, dass es mit diesem Equipment eigentlich aber auch geht. Wobei mir gerade auch auffällt, ich bin nicht der Einzige mittlerweile, der eigentlich durch die Straßen rennt und irgendwas in seiner Hand sabbelt. Das machen schon sehr viele jetzt mit ihren Handys, die einfach auf laut stellen und dann da reinbrabbeln. So, gerade war ich noch in unserem Local Secondhand-Spiele-Shop und habe nichts gefunden, was meinem Podcast zugute kommt, denn ich muss jetzt nichts tragen und kann nichts anderes dabei machen oder wäre so schwer beladen, dass ich nichts anderes machen möchte. Insofern kann ich diesen Podcast gleich auch in Ruhe beenden. Hier ist sehr schönes Wetter. Und vielleicht, wenn die Aufnahme gut geworden ist, schaffe ich gleich auch noch einen weiteren für unser Stolperstein-Projekt. Also die Liste der Sachen, die ich machen möchte, die ist noch ein bisschen lang und bedarf abgearbeitet zu werden. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und lasst euch was. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labercast.de.